Aber wozu genau? Kaum kann der Mann zeichnen, zeichnet er Sex. Die bislang ältesten nachgewiesenen erotischen Zeichnungen gehen bis zu 20.000 Jahre zurück. In abgelegenen französischen Höhlen fand man Darstellungen von nackten Körpern, Geschlechtsteilen und, nun ja, allen Arten von Geschlechtsverkehr. Sex, vor allem aber die Sehnsucht danach, ist in Mythologie, Literatur, Kunst und Kultur allgegenwärtig. Die Literaturgeschichte vom Gilgamesch-Epos bis zu Kafkas Schloss ist untergründig beherrscht vom Thema der unerreichbaren sexuellen Frucht, schreibt der Psychologe und Autor Dieter Duhm. Das Objekt der Begierde liegt oft in einem weit entfernten Land und wird gehütet von Dämonen und Drachen. Wer es erreichen will, muss viele Gefahren auf sich nehmen und Hindernisse überwinden, wie die Spermien auf dem Weg zur Eizelle. Der Mensch scheint mit dieser Sehnsucht, diesem Konflikt zwischen Ist-Zustand, Trennung, und Soll-Zustand, Vereinigung, immerzu aufs Neue ringen zu müssen. Und noch etwas kehrt in diesem Zusammenhang immer wieder. Der Vorwurf, die Frau sei schuld. Die weibliche Sünde, die das wahre Narrativ hinter der Geschichte von Adam und Eva darstellt, ist eine tief ins erzählerisch unbewusste, eingesickerte, misogyne Propaganda. Frauen profitieren danach von hormonverzauberten Männern, die in ihr Unglück stürzen, weil dem durchtriebenen Weib nicht Einhalt geboten wird. Frauen sind mystische Manipulatorinnen und somit Ursache für das Leid des Helden und weitergedacht für das Leiden aller. Es fängt mit Eva an, die sich nicht an die Regeln hält und dadurch bewirkt, dass auch Adam das Paradies verlassen muss und damit wir alle. Wenn man die Metapher der verbotenen Frucht erkennt und mit dem ewigen Lockruf der Triebe verknüpft, hat man den narrativen Schlüssel zu jahrtausendelanger Geschlechterungerechtigkeit.